Im Flugzeug saß ich neben einer wunderschönen Inderin in einem pinkfarbenen Sari und mit riesigen goldenen Ohrringen. Sie wandte sich mir zu, lächelte und bot mir ein M&M an. Da begriff ich plötzlich: Du bist ja gar nicht allein, du Dummerchen. Du bist von lauter Leuten umgeben. Und es ist ein Grundbedürfnis, dass Menschen Kontakt zu knüpfen. Die folgenden 2 Monate verbrachte ich damit, durch ein Land zu reisen, das heute zu meinen Lieblingsorten auf der Welt gehört. Indien weckte in mir eine Reiselust, die mein Leben komplett auf den Kopf stellte. Dieses und andere Beispiele aus meinem Leben beweisen mir immer wieder, unsere größten Ängste sind die größte Zeitverschwendung. Konfrontieren Sie Ihre Ängste mit der Wahrheit. Ihr existiert nur in meinem Kopf. Schwupps, verlieren Sie schon die Macht über Sie. Zweitens, drehen Sie die Ängste um. Wenn Sie sich von Furcht dominieren lassen, betrachten Sie diese aus einer anderen Perspektive. Schlüsseln Sie auf, wovor Sie wirklich Angst haben, und drehen Sie es dann so um, dass es für Sie arbeitet, statt gegen Sie. Zeigen Sie der Angst, wer der Chef ist. Stopfen Sie Ihrer Angst das Maul. Ein Beispiel für unbegründete Ängste. Ich möchte gern ein Buch schreiben, aber ich schaffe es einfach nicht, mich hinzusetzen und loszulegen. Warum nicht? Ich habe Angst, es könnte furchtbar schlecht werden. Was würde dann passieren? Wenn es schlecht wird, stehe ich blöd da. Und dann? Dann machen sich alle über mich lustig. Und dann? Dann schäme ich mich. Okay, Sie schreiben Ihr Buch also nicht, weil Sie sich davor schützen wollen, blöd dazustehen und sich zu schämen. Drehen wir die Bedenkenträgerei nun um. Wie blöd und beschämt werden Sie sich fühlen, wenn Sie Ihr Buch nicht schreiben? Sehr. Ich weiß, dass die Idee super ist und es ist ein großer Traum von mir. Kann Ihre Strategie, das Buch nicht zu schreiben, um sich davor zu schützen, blöd dazustehen und sich zu schämen, Sie dann davor schützen, blöd dazustehen und sich zu schämen? Nein. Sie riskieren also so oder so, blöd dazustehen und sich zu schämen. Was ist dann schlimmer? Zu versuchen, das Buch zu schreiben, auch wenn es nichts taugt, oder nichts zu tun und ein unerfülltes, armseliges Leben voller Scham zu führen? Ein unerfülltes, armseliges Leben voller Scham zu führen ist schlimmer. Genau. Schlüsseln Sie Situationen, die Ihnen Angst machen, auf, damit Sie sie unter die Lupe nehmen und entschärfen können. Angst beruht allein darauf, wie Sie eine Sache betrachten. Daher kann ein Perspektivwechsel bewirken, dass Ihre ursprüngliche Vermeidungsangst Sie schließlich zu Großartigem beflügelt. Drittens, leben Sie im Jetzt. Widerfährt Ihnen jetzt, in diesem Augenblick, etwas Schreckliches? Erleben Sie genau dort, wo Sie gerade sitzen, etwas Schlimmes? Oder sind es nur die Gedanken in Ihrem Kopf, die Sie in den Wahnsinn treiben? Sie verschwenden die Energie, die Sie dringend zum Durchstarten brauchen, wenn Sie die Nerven verlieren, bevor irgendetwas passiert ist. Konzentrieren Sie sich lieber auf die Gegenwart und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem höheren Selbst her. Wenn Sie gleich in den Gerichtssaal gehen oder aus dem Flugzeug springen oder um eine Gehaltserhöhung bitten werden, atmen Sie tief durch und bleiben Sie mit der Ursprungsenergie verbunden. Halten Sie Ihre Frequenz hoch und Ihren Glauben an Wunder stark. Geben Sie sich nicht den Ängsten in Ihrem Kopf hin. Dann werden Sie bemerken, dass Sie viel besser auf die bevorstehende Situation vorbereitet sind. Eine Situation ist in 9 von 10 Fällen nicht ansatzweise so schlimm, wie Sie es glauben. Viertens, dämmen Sie die Flut ein. Wählen Sie die Informationen, die Sie aufnehmen, bewusster aus. Welchen Blogs folgen Sie? Welche Sendungen und Filme gucken Sie? Welche Bücher lesen Sie? Welche Zeitungsartikel? Wen fragen Sie um Rat? Worauf liegt Ihr Fokus im Alltagsleben? Sie sollen sich dem, was in der Welt geschieht, natürlich nicht verweigern oder es aus den Augen verlieren. Aber überlegen Sie mal, wie viele Informationen über das Weltgeschehen Sie wirklich benötigen. Schauen Sie gerade zum x-ten Mal gebannt bei einer Naturkatastrophe in den Nachrichten zu? Oder sammeln Sie Informationen, mit deren Hilfe Sie zu einer positiven Veränderung der Welt beitragen können? Sich in Kummer und Leid zu suhlen, hilft niemandem. Nicht einmal Ihnen selbst. So wenig, wie es hungernden Menschen hilft, wenn sie nichts mehr essen. Wenn Sie der Welt und sich selbst helfen wollen, halten Sie Ihre Frequenz hoch und handeln Sie voller Freude und Kraft. Fünftens. Vermeiden Sie nachts im Bett aufwühlende Gedanken. Wenn wir nachts um 3 schlaflos im Bett liegen, funktioniert unser Hirn wie eine riesige Lupe, die all unsere Ängste um ein Vielfaches vergrößert. Wenn Sie nicht vorhaben, umgehend aufzustehen und die Dinge in Angriff zu nehmen, verschwenden Sie bloß keine Zeit darauf, über Probleme nachzudenken. Am nächsten Morgen wirken Sie ohnehin viel kleiner. Das wissen Sie doch genau. Greifen Sie lieber auf Meditationstechniken zurück, um aufwühlende Gedanken zu vertreiben. Konzentrieren Sie sich darauf, jeden einzelnen Muskel zu entspannen. Langsam und bewusst, sodass dieses Vorhaben Ihr gesamtes Denken erfüllt und kein Platz mehr bleibt, um durchzudrehen. Atmen Sie tief ein und aus und denken Sie an das, was toll in Ihrem Leben ist. Hören Sie eine angeleitete Meditation. Tun Sie, was möglich ist, um gut zu schlafen. Verschieben Sie alles andere auf den nächsten Morgen. Denn nur eines ist schlimmer, als die ganze Nacht wach zu liegen und sich Sorgen zu machen. Am nächsten Tag so ausgelaugt zu sein, dass man die Probleme nicht angehen kann. Sechstens. Lieben Sie sich selbst. Das macht Sie unbesiegbar.